Das war's für heute. Wir wünschen euch schöne Tage und freie Fahrt. Augen auf im Straßenverkehr. Bis nächste Woche bei Flitz für Kids. Ciao.